Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 23. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Machen wir also weiter mit Vers 15 in Philipper Kapitel 4. Hier sagt Paulus: Denn ich will, dass ihr wisst, dass die Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde war, die mich am Anfang unterstützt hat, als ich loszog, das Evangelium zu predigen. Das ist eine sehr interessante Sache. Paulus zog also los, das Evangelium zu predigen, und niemand unterstützte ihn. Und die Bibel ist eindeutig, dass sie ihn hätten unterstützen sollen. Aber schau dir das schöne Herz von Paulus an. Paulus sagt das nicht, um die anderen Gemeinden anzuklagen. Du wirst bald sehen, dass er es tut, um sie eine wichtige Lektion zu lehren. Und er zeigt ihnen, dass es nicht um sein Geld geht, sondern um den Segen dieser Gemeinde. Wenn du den Zusammenhang in Philipper 4 studierst, wirst du sehen, dass Paulus solch ein reines Herz hatte. Er war nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht, sondern verstand, dass die Unterstützung seines Dienstes ein großer Gewinn für die Gemeinde war. Paulus sagt das also nicht mit anklagender Stimme, aber er erklärt ihnen, dass sie etwas verstehen müssen. Denn aus diesem Kapitel geht hervor, dass sie nicht wirklich verstanden haben, was sie da taten. Also gibt er ihnen eine praktische geistliche Lektion. Sie liebten ihn einfach und wollten ihn unterstützen. Nun sagt er ihnen, dass das, was sie taten, eine gewaltige Sache war. Schau dir also den nächsten Satz an. Ihr wart die einzige Gemeinde, die mich finanziell unterstützt hat. Zuerst sagt er ihnen, ihr habt mich unterstützt. Jetzt sagt er, ihr habt in mich gesät. Ich stelle dir jetzt eine ganz einfache Frage. Wenn du einen Samen nimmst und ihn in das Feld pflanzt, tust du dem Feld oder dir selbst einen Gefallen? Natürlich machst du dem Feld keinen Gefallen. Wenn du säst, wirst du selber ernten. Paulus lehrt sie also dieses kraftvolle Gesetz von Saat und Ernte. Hier ist etwas, das mich sehr traurig macht. Es ist nämlich eine grundlegende geistliche Wahrheit, dass wir ernten werden, was wir säen. Und die Gemeinde in Philippi würde finanziell ernten, weil sie in Paulus gesät hatte. Paulus hat es aber nicht gesagt, um Geld zu bekommen. Warum macht mich das traurig? Weil ich schon so viele Prediger gehört habe, die diese geistliche Wahrheit missbrauchten. Sähe in mein Leben, sähe in meinen Dienst. Aber das Herz von Paulus war völlig anders. Das haben wir bereits gesehen. Paulus sagte, ich brauche nichts. Ich kann mit nichts oder mit viel leben. Das Herz von Paulus war so rein, dass er sich nicht nach ihrer Unterstützung sehnte, sondern danach, dass sie gesegnet waren. Das Traurige daran ist Folgendes. Auch wenn das eine geistliche Wahrheit ist, können wir das nicht lehren, es sei denn, unser Herz ist 100% frei von der Liebe zum Geld. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die diese Wahrheit lehrten, weil sie das Geschenk wollten. Deshalb habe ich mich viele Jahre lang davon ferngehalten, das zu lehren, bis der Herr zu mir sagte, Reinhard, nur weil andere diese Wahrheit missbrauchen, bedeutet das nicht, dass du dasselbe tun musst. Es ist eine geistliche Wahrheit. Also habe ich viele, viele Jahre lang mein Herz erforscht und sehr hart an meinem eigenen Herzen gearbeitet, um sicherzustellen, dass es nichts gibt, was ich tue, um von den Menschen Geld zu bekommen. Aber ich diene Gott und ich will ihr Bestes. Schau, Paulus war sehr deutlich. Ich wollte euer Geld nicht. Wenn ihr mich aber unterstützt, habt ihr gesät und wenn ihr sät, ist das gut für euch. Möge Gott überall auf der Erde Männer und Frauen Gottes erwecken, die solch ein reines Herz haben, die niemals zulassen, dass ihr Herz von der Liebe zum Geld erobert wird, dass sie das Volk Gottes befreien und die Kraft des Gesetzes von Saat und Ernte lehren können. Morgen machen wir weiter.